Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 10. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segne dieses Wort. Verfolgung. In diesem Bibelvers hier aus dem Matthäus-Evangelium, im 5. Kapitel, in der Bergpredigt, lehrt uns unser Jesus und zeigt uns unser Jesus eben, worauf es ankommt, zu verstehen, was es mit Verfolgung auf sich hat und verfolgt werden. Und es ist so, dass wir verstehen, wir zu Jesus Christus kommen als reue Sünder, dass eben verfolgt werden und Verfolgung ein Teil des christlichen Lebens ist. Und nicht nur ein Teil, aber eben ein Teil, ja, etwas ist, das ist die harsche Wirklichkeit und Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und Jesus Christus hilft uns zu verstehen, dass es eben so ist, wenn wir zu ihm kommen, als reue Sünder eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, dass eben das Böse immer noch versucht uns und andere Menschen dazu bewegt, andere Menschen, böse Menschen, uns zu verfolgen und Leid anzutun. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache, dass ihr das versteht. Wenn jetzt irgendjemand sagt, die Bibel und Jesus, das hat alles mit Liebe zu tun, dann ist das nicht richtig, denn Verfolgung ist eben so ein Teil des christlichen Lebens und des christlichen Daseins. Aber wir haben hier das Versprechen, dass Jesus Christus sagt, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Das heißt, wir in unserer persönlichen Beziehung leben in Gottes Gerechtigkeit. Und dann sagt er auch, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Und nicht nur, wenn wir sterben, sondern jetzt schon hat Jesus Christus was vor in unserem Leben und einem bestimmten Zeitrahmen und Plan. Und Verfolgung ist eben eine Sache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und Christus warnt uns davor. Geht also nochmal rein, auch ins Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 12, Vers 51 bis 53. Lukas Kapitel 12, 51 bis 53. Ich lese aus der Lutherbibel 1984. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Gott segne dieses Wort. Ich habe jetzt Vers 53 ausgelassen, könnt ihr selber nochmal weiterlesen, sodass wir eben Verfolgung eben auch, wir, die wir zu Jesus Christus kommen, verstehen müssen, dass wir sogar in unserem eigenen Haushalt, also in unserer eigenen Familie, also Ursprungsfamilie, ja, Vater, Mutter, Onkel, Großeltern, wer auch das ist, dass da auch Verfolgung stattfindet. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Es ist nicht Christus Ziel, Frieden auf die Erde zu bringen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass er Menschen zu sich ruft, in eine Herzensangelegenheit, also unsere Herzen ihm zugewandt sind. Und es ist so, es ist eben die biblische Wahrheit, dass wir, die wir uns an Christus zuwenden, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm, dass andere Menschen sich abwenden von uns. Aber das ist nicht von uns, sondern sie wenden sich von Christus ab, der in unsere Herzen wirkt. Und da lest ihr noch am besten nochmal, geht rein ins Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 18 bis 19. Da lesen wir nämlich, also Johannes Kapitel 15, Vers 18 bis 19, sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gott segne dieses Wort. Ja, also geht mal rein. Das ist das ist eine Ermutigung hier. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Und manchmal müssen wir eben, es ist eine Verfolgung, die eben aus den Herzen anderer Menschen da ist, das Böse noch da, und die haben sich Christus nicht zugewandt. Und manchmal müssen wir eben uns auch lossagen und einen anderen Weg gehen, auch von unserer eigenen Familie, wer auch immer das ist. Und da Christus hilft uns, macht uns Mut und stärkt uns, dass wir nicht aufgeben und verstehen, dass das die Wirklichkeit ist und die Realität. Am Ende aber, am jüngsten Tag, wir, die wir zu Christus halten, und er uns hilft natürlich auch, dass wir unser Zeugnis zu Christus beibehalten, hat sich das auf jeden Fall immer gelohnt. Denn wieder zurück, ja, wir gehen wieder zurück in Matthäus 5, ja, wir gehen hin und her so ein bisschen, aber es geht, Matthäus 5, Kapitel 10 lese ich jetzt nochmal in diesem Zusammenhang, sagt Jesus, Matthäus Kapitel 5, Vers 10, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segne dieses Wort. Also, gleich wieder zurück. Am Ende ist das Gottes Versprechen, dass wir auf alle Ewigkeit mit Christus verbunden bleiben und verbunden sind. Und darauf kommt es an, ja, dass wir in aller Ewigkeit durch Jesus Christus erlöst sind. Und egal, wie die Verfolgung nun aussieht, ob das eine Familie ist oder das können auch Arbeitssituationen sein, Arbeitgeber, Leute, die, es gibt so viele Szenarien, ja, wo Verfolgung stattfindet. Aber es kommt darauf an, dass wir Christus in und durch unsere Herzen wirken lassen, durch den Heiligen Geist. Und er stärkt uns dann und er hilft uns dann. Und wichtig ist, dass ihr jeden Tag in der Bibel bleibt und euch diese Wahrheiten in Erinnerung ruft und dann auch versteht, dass das eben Gottes Hilfe ist, die er uns gibt, um das zu verstehen, was andere Menschen uns antun oder antun wollen, dass das nicht gegen uns ist, sondern dass es gegen Jesus Christus gerichtet ist. Ja? Ganz wichtig, ja, es ist eine harsche Wahrheit und Realität, aber ist das nicht wunderbar, wie Jesus uns hilft, auch mit solchen Situationen, was Verfolgung anbelangt? Und es ist alles da in der Bibel. Und lest mal weiter, vor allem in der Bergpredigt, die Seligpreisung von Jesus im Kapitel 5, Matthäus 5, das hilft uns dann. Und Jesus, wir danken dir für die Wahrheit hier, was nun Verfolgung anbelangt, und wir verstehen, dass das nicht wir sind persönlich, dass Leute was gegen uns haben, weil wir verstehen, dass Leute, die nicht zu dir kommen, noch nicht gekommen sind, und auch möglicherweise nie zu dir kommen werden, als reuige Sünder, dass die Verfolgung daraus resultiert, daraus kommt, dass andere Menschen keine persönliche Beziehung zu dir haben. Und wir tun gut daran, dann eben dir zu folgen und uns diese Wahrheit nochmal aus der Bibel in Erinnerung zu rufen und auch zu Herzen zu nehmen und auch dich um Hilfe bitten, manchmal, wenn wir loslassen müssen von alten Beziehungen oder Freundschaften auch, ja, das kann auch sein, und auch manchmal auch Familie einen anderen Weg gehen müssen, wie unsere Familie geht, ja. 3 gegen 2, 2 gegen 3, wie du uns das ja auch aufzeigst hier. Und das hilft uns dann zu verstehen, dass wir am Ende in und durch dich nicht nur erlöst sind, sondern auch, dass du uns hilfst, durch diese schwierigen Situationen der Verfolgung, dass du uns hilfst und uns stärkst und uns Kraft und Mut machst. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.